Einladen möchten wir Sie nun zu De Mortuis oder Es hat ihm an nichts gefehlt, einem Hörspiel in unserer Reihe Großstadtbilder von Hans-Jürgen Fröhlich. Schauplatz des Hörspiels ist Dublin aus der Sicht von James Joyce. Festgehalten in seinem Jahrhundertroman Ulysses, das Werk, an dem Joyce 7 Jahre gearbeitet hat, beschreibt 19 Stunden aus dem Leben des ungarischen Juden und Anzeigenmaklers Leopold Blum im Verlaufe eines Tages, dem 16. Juni 1904. Das Hörspiel ist eine Paraphrase auf das zweite, sogenannte Hades-Kapitel des Romans. Es betont die Hilflosigkeit und Verlassenheit des Menschen angesichts des Todes. Blum befindet sich in einer Droschke mit 3 anderen Herren auf dem Weg zu einem Begräbnis durch die Straßen Dublins. Die Droschke ist angefüllt von Erinnerungen an den Verstorbenen. Wir raten Ihnen beim Anhören dieser in räumlicher Stereophonie aufgenommenen Produktion, Kopfhörer zu benutzen. Wo sind Sie denn? Keiner da. Na, wie finde ich das? Gleich halb. Bummelanden. Wir können doch hier nicht... 20 nach hat's geheißen. Cornys Uhren gehen anders. Ich scheiß auf seine Uhren. Ach, dieser kalte Wind, Mensch. Ich hätte ihm besseres Wetter gewünscht. Das kann man sich nicht aussuchen. Unverschämtheit, ich habe keinen Schirm dabei. Sieht aus, ob es gleich Regen geht. Andererseits, es passt doch wieder dazu. Ich meine, stimmungsmäßig. Na ja, bei blauem Himmel. Da fällt die Trauer irgendwie. Die Natur morgen nimmt Anteil. Morgen. Aber er hat nichts mehr davon. Der Arme. Das Herz steht still. Schlägt nicht mehr. Entsetzlich eigentlich. Plötzlich hört's auf. Wie ohnmächtig ist es. Zu Ende. Ja, da versagt die Wissenschaft. Wir haben noch nichts erfunden. Gott sei Dank. Wenn es immer weiter ginge, ich möchte das nicht. Ich weiß nicht. Ich schon, ich lebe gerne. Solange man jung ist. Aber wenn die Krankheiten anfangen... Morgen. Na, in seinem Fall, ihm hat doch nichts gefehlt vorher. Natürlich, in seinem Alter. Das ist hart. Tja, schlimm. Furchtbar. Unser Guter. Wir waren ein Jahrgang. Wenn er uns jetzt hier Monat sehen könnte, geboren. Was er wohl sagen würde. Mein Gott, dass es so schnell ging. Vor einer Woche habe ich ihn noch getroffen. War wie immer. Bei Burnham war es dasselbe. Das ist das letzte Sonntag Mal. Bin ich noch mit ihm zum Rennen und dienstags stand es in der Zeitung. Völlig unerwartet. Unser lieber, herzensguter, innigst geliebter Vater, Onkel, Bruder, 57 Schwager. Und steckte noch voller Pläne. In besten Jahren. Viel Unerwartet. Grausam. Aber auch wieder ein Glück, wenn es so schnell geht. Ob man spürt, wenn es soweit ist? Es gibt welche, die es vorher spüren. Die haben so eine Art innere Stimme. Ich meine, so ohne Anzeichen. Ohne eine Krankheit oder so. Nur aus Instinkt, wie Tiere, die sich zurückziehen, verkriechen. Mein Großvater, der Vater meines Vaters, hat sich abends von seiner Familie verabschiedet. Alles noch geregelt. Testament, Schulden, Grabstein, Text der Anzeige, was drinstehen soll. Mit vollkommen klarem Kopf. Wir werden uns nicht wiedersehen. Wusste genau, dass es zu Ende ging. Und hat ihm nichts gefehlt. Ein kerngesunder Mensch, 73. Nach Helm, auch das Gegenteil habe ich gehört. Dass einer schwerkrank von den Ärzten aufgegeben ist und hat noch 10 Jahre weitergelebt. Ja? Na, viel hängt vom eigenen Willen ab. Ob man sich selber aufgibt. Da kommen Sie. Tja, Kornis klapprige Kalesche. Na endlich. 5:05. Bummelland. 20 Minuten Verspätung. Wir stehen hier mit der Leiche auf der Straße. Simon, bitte. Martin, du. Ja, einer muss den Anfang machen. Polly? Lieber als letzter. Aber wieso? Hat die Reihenfolge was zu bedeuten? Bei so einem Anlass ist nichts bedeutend. Sind alle drin? Ja, bis auf Menden. Ist hinter uns, im Wagen mit Lambert und Heinz. Dann los, ab geht's. Sitzt ihr bequem? Ja, ich hab schon besser gesessen. Ihr habt wenigstens noch ein Kissen drunter. Ich sitze auf den blanken Sprungfedern. Er hätte uns verdammt auch einen kommoderen Wagen schicken können. Dann müsste nicht Corny heißen. Also jeden Tag möchte ich nicht auf diese Weise durchgerüttelt werden. Für dieses Jahr reicht's. Ist das dritte Mal. Vielleicht denkt er, es muss so sein, Berufsethos, dass man erschüttert ankommt. Ist schließlich keine Lustpartie. Spaßvogel. Ja. Wieso, warum ist es eine? Spottet man. Corny schafft euch auch noch. Hat Anna McCoy gesehen? Ja, zufällig mein Sohn, heute früh. Er wusste noch gar nichts. Er hat gesagt, wenn nichts dazwischen kommt, möchte er gerne. Was heißt, wenn nichts dazwischen kommt? Ist mir vielleicht ein Freund. Das Leben geht vor. Power, lass die Toten beerdigen, sagt er sich. Wandernd allein, getrennt von liebenden Freunden. Wo kutschiert er uns denn hin? Das ist richtig. Die Pferde kennen den Kate Weg. Nachdem wir im Schlaf. Wette, die würden ihn noch blind. Wenn ich alles zu Fuß. Was Schönes um die Verlässlichkeit. Was macht dein Junge, Power? Hat morgen Examen. Schon? Na, drücke ich beide Daumen, aber wie ich ihn kenne, wird er das schon schaffen. Wäre jetzt. Muss ich erst rechnen. Ist lange her. Dads 62. 14, 15. Ovino Malcano ist ihm viel erspart geblieben. Rudi. Ich habe ein bisschen Sorge um Dicks Ältesten. Er nimmt alles so schwer. Die anderen sind noch zu klein, um es richtig mitzukriegen. Wie viele sind es eigentlich? 5 Mädchen und der Junge. Hängt wahnsinnig an seinem Vater. Wenn der Vater zuerst, noch nicht zu sein brauchen. Ist natürlicher. Was war es? Ich meine, woran ist er eigentlich? Herz. So stand's in der Zeitung. Ja, und wirklich? Alkohol. Zu viel getrunken, vermute ich. Das tun andere auch. Aber es kommt auf die Motive an. Aber ihm scheint es auf die Lokomotive. Pumpe paput. Möglich, dass er ein bisschen übertrieben hat. Ein bisschen viel, denke ich. Seine Familie, Frau und Kinder bis an den Rand des Ruins. So schlimm war es nun auch wieder nicht. Aber schlimm genug. Merkt man doch sofort. Und wie sieht denn die Frau aus? Für mich geht's nichts an, aber ich denke an die Kinder. War er wenigstens irgendwie versichert? War er, aber das ist es eben. Da muss was schiefgelaufen sein. Hat die Police verpfändet. Nicht möglich. Im Ernst? Ich sag's doch. Er war schon ganz schön. Ich meine, wir haben ja alle mal über den Durst. Das gehört dazu. Aber so wie er, von einer Pinte zur anderen, egal ob er zahlen konnte oder nicht. Wie oft habe ich erlebt, dass sie die Alte, ich meine seine Frau bzw. die Witwe, rausholen wollte, ihn angefleht, gejammert hat. Komm, Mann, komm endlich, alter Saufkopf. Aber nichts zu machen. Er blieb stur, der Junge meist dabei. Ohne den hätte sie sich wohl gar nicht reingewagt. Das waren schon Zustände. Man weiß ja die Gründe nicht. Vielleicht hat ihn irgendwas bedrückt. Möglich, möglich, trotzdem. Gegenüber der Familie verantwortungslos. Möchte wissen, was sie über mich und unser guter Poldi, weil de Mortu ist, wie heißt es? De Mortu, nichts. Schade, dass man, oder ob man drüben, oben, wenn's das, weiß keiner, nützt auch nichts mehr, wegen der Erinnerung, Bewusstsein ausgelöscht, auch wenn man das Wort, kann man lateinisch oder griechisch, wenn man alles getan, Sprache, und sonst hängt der Junge nicht so an ihm. Das stimmt. Na ja, kann sein. Doch, Power, das musst ist du wie zugeben. Ein neuer Anfang. Alles, was recht ist, das muss man ihm lassen. Warum eigentlich geht's er nicht gleich feiner weiter? Kerl. Das war einer sicher. War ein prima Ausnahme. Mensch und ein richtiges Original auf seine Weise. Ja, doch. Ich finde der Stadt ein unvergesslicher Sohn. Ja, wie sein Namenspatron. Blume der Blumen hört nicht auf zu leben. 100, 200, 300 Jahre, immer weiter, ohne Ende. Asklepios, die Legende findet keine Ruhe. Und wenn er anfängt zu singen, so im ganzen Land als Auszeichnung. Täglich dürrer und hagerer, weiß alles, kennt alles. Und ringsum schwellen die Gräber. Tote in drei Schichten übereinander. Aber ich lebe weiter. Sie mich zum Haus austragen. Wie geht das? Ein Wunder, sagen Sie. Es geht nicht mit rechten Dingen zu. Er muss ein Mittel kennen, nichts. Es und trotzdem ein Geheimnis. Die lange Liste. Aber Tatsache ist, wir werden immer weniger. Ich habe sie alle überlebt. Ist das schon für ihn? Da ist die Richtung. Mach mal das Fenster auf. Percy Abtion. Philip Gilligan. Matthew Kane, Vater und Sohn. Peter Meusel. Michael Hart. Frau Cassidy. Johnny Hunter, Dino Connor. Bill Reeves. Judy Fitzgerald. G.L. Burnham, Gold und Schmuck. Eve Snyder, Gilligan. Die Modistin Shirley. Ein reifes Früchtchen. Hat eine süße Wohnung, Shirley. Mio povero Papa. Nächste Woche sein Todestag. Rudi, mein kleines Bürchen. Reuben Mounsell, gestorben im Bordell. Richter Fraser ertrunken. Rosalind, in zartester Blüte. Und jetzt auch Dingham. P.T. Dingham, Schreiber in Mentons Anwaltsbüro. Um die Familie. Warum nicht? Ja, das sollten wir. Schlage vor, eine kleine Sammlung. Gehe ich dir voran, oder? Gute Idee. Mit Menten habe ich diesbezüglich auch schon gesprochen. Er zeigte sich ganz aufgeschlossen. Nicht mein Gedacht. Ich sag ja immer, ist gar nicht so übel, der Olle Reins, Andrea. Man muss ihn nur zu seine nehmen. Seine rüstigen Schritte er will das auch mit der Versicherung. Sein Rat wird ist da noch was nieder. Drin? Menten meint ja. Ja, wenn er ja sagt, ist das ein gutes Zeichen. Dann wird er das auch schon hinbiegen. Er kennt doch alle Schliche, unser Lord Henry. Für Boylens Witwe hat er seinerzeit ebenfalls, und das war womöglich noch schwieriger, wegen des Selbstmords. Ich erinnere mich. Weil man Versicherungsbetrug vermutete. Gute Boylen und Betrug. Humphrey Boylen, ja. Meine Hand dafür ins Heulen. Wenn man alle überlebt, ist es genau, als ob man als Einziger gestorben. Tatsächlich ist es Menten am Ende gelungen, die Versicherung zu überzeugen. Trotzdem, bei so einem Tod bleibt immer was hängen. Plötzlich und unerwartet? Ich meine, in der Nacht vom... Das muss doch nicht gestimmt haben. Warum hätte er sonst... Geredet wird so und so und herumgerätselt. War es ein Unfall, war es Absicht, lag es am Wetter an der Frau, hat er Schulden oder Kummer, vielleicht eine unheilbare Krankheit. Jeder weiß es besser. Von Sünde, und dass es nicht sein darf, will ich mal absehen. Wir haben alle unsere Fehler. Aber der Tod eines Fremden... Wer kann schon mit reiner Weste vor seinen Antlitz so steht es geschrieben. Aber dass man die Gefühle der Angehörigen... Man muss sich da reindenken. Das ist eine Zumutung. Ich meine, mir ist das nicht fremd, habe vom Berufswegen damit zu tun. Mir macht das nicht mehr viel aus. Wenn man so oft wie ich bei solchen Fällen gerufen wird und da hängt einer am Balken oder hinter der Tür. Trotzdem, ein schöner Anblick ist das nicht. Für eine Frau oder die Kinder. Das ist eine Zumutung. Wir haben doch alle schon mal mit solchen Gedanken gespielt. Ich nicht. Ich nie. Du hast noch nie, sagen wir, aus Liebeskummer oder wenn einem das Wasser bis an den Hals steht. Ich sage doch nie. Sprich nicht unbedingt für dich, Power. Ich finde gerade für ihn. Power, wie der Name sagt. Meistens sind es doch Feiglinge, Leute, die mit ihrem Leben nicht zu Rande kommen. Da bin ich anderer Meinung. Glaube gehört schon verdammter Mut dazu, mit allem Schluss zu machen. Ist in Ordnung, der alte Junge. Tolerant, kein bisschen engstirnig. Vielleicht seine Bildung, Elternhaus und Erziehung. Kann aber auch angeboren sein. Taktgefühl, man hat es oder man hat es nicht. Fingerspitzen, weil er weiß, möchte in Papas Haut nicht gesteckt haben. Ein frommer Mann, aber die Hölle auf Erden gehabt. Da war das Fläschchen die Erlösung. Wollte keinem mehr im Weg sein. Was ist? Warum halten wir? Die anderen hinter uns halten auch. Halten wohl die Pferde. Oder es ist was passiert. Ein Unfall? Schau mal raus. Sehe nichts. Wie geht eine alte Frau über die Straße? Zu spät können wir ja nicht kommen, solange wir den Sarg im Rücken haben. Oh, geht schon weiter. Wie ist das? Ach, Connys kleine Überraschung. Man hört das manchmal, dass es in einigen Familien grassiert, Lebensüberdruss, Großvater, Vater, Sohn. Man sagt, liegt in der Familie, wie bei Geisteskrankheiten. Vielleicht aber auch eine Frage der Disposition oder einfach Corny sorgt für individuelle Bestattung. Er hat eben ein Herz für die Toten. Oder für die Hinterbliebenen. Das schaukelt uns ganz schön durch die Gegend. Kann ich mir genau vorstellen. Habt ihr schon gehört? Stand gestern in der Zeitung gleich dreimal. Große Anzeigen. Kann sein, dass man es für ihn billiger macht, war ja sein Beruf. Völlig unerwartet in der Nacht zum, weiß man warum? Nichts Genaues. Nach kurzer, schwerer Krankheit. Phrasen. Als ob die Kürze etwas von der Schwere nähme. Ich habe ihn aber doch gerade noch, ist undurchsichtig das Ganze. Man munkelt da was. Ich möchte nichts gesagt haben. Aber wir sind unter uns. Man weiß nie, ach Gerüchte. Aber irgendwie ist immer etwas dran. Kann man nicht einfach aus der Luft greifen. Geschäftlich? Wegen der Frau? Ich sage nur, was man sagt, unter seltsamen Umständen. Er hatte doch, ist mir nicht bekannt. Ein bisschen sonderbar war er immer, aber sonst hatte wenig mit ihm zu tun. Sag mal, wieso eigentlich gläserner Wind? Da liegt die ganze Familie. Machen Sie alles so. Cousin hat ihre Sentimentalität. Seine Frau wollte es. Moll mit ihrem schmelzenden Sopran. Tod ist tot, und wo man hinkommt, interessiert mich. Lieber Mann, von mir aus auch nichts mehr. Drückt mir die Augen zu. Non piange più. Hält meine Hand, küsst mich zum Abschied. Poldi, Poldi, du darfst nicht, du musst bei mir bleiben. Ohne dich, mein Leben, was soll ich noch auf dieser Welt? Weint über sich selbst. Ich sehe sie noch, wird immer kleiner. Ihre Stimme immer ferner. Da hat er ganz schön einen Zahn drauf. Wenn wir am Ziel sind, ist mein Hintertatar. Dann fällt es dir aber umso leichter, ein schmerzbewegtes Gesicht zu zeigen. Das ist deine Witze, ist nicht der richtige Moment dazu. Mir geht jeder Tod mächtig an die Nieren. Wir auch kommen die Trauer, die Maß, so macht es nicht so voll. Denkt an Ezekiel, du aber sollst nicht jammern und nicht weinen. Und keine Träne soll dir kommen. Wart mal ab, Power, wenn wir dich erst in schmucker Paradeuniform mit allem Tamtam. Das wird ein schöner Leichenzug. Polizeikapelle, Ehrenbataillon und die kleinen Miezen und Piezen von Juris und aus der Meurer plärrend und flennend hinterher. Oh, in Stöckelschuhen und schwarzen Röckchen. Nichts dagegen nur. Das erlebe ich nicht mehr. Das will ich annehmen. Aber kannst zuschauen von oben herunter. Lass mir doch ein paar Jahre, Simon. Wenn es soweit ist, von mir aus macht's lustig und trinkt einen auf mich. Das ist ein Wort, Power. Und ich halte die Grabrede. Auf Tom Power, unser Freund und Helfer. Und wird nichts unterschlagen. Und da packe ich aus. Nur keine Heuchelei. So viel. Du sollst sagen, was du willst. Fang ich an. Als ich ganz klein war, nein, später, es ging alles so schnell, wie ein Traum, eine Melodie. Der Senfmacher besänftige euch und dann loslegen, liebe Leute. Wir stehen hier am Grabe Thomas Powers, dieses geriebenen Bullen, der so manchen braven Mann hinter Schloss und Riegel gebracht hat und selber ein pedantischer Spießer war, ein eitler Schürzenjäger und, naja, und so weiter. Und am Ende? Ein Choral. Ja, Choral muss sein. Gut, Choral. Und was? Nun erlebst du es, Blum. Du bist ein toter Mann. Hörst, was sie sagen. Nie sieht Bene über Ben Blum, den alten Schwerenöter. Ihre Stimmen stöbern in meinem dunklen Kasten. Ich kann mich nicht wehren. Wie war das mit der Kleinen aus der Wäscherei? Mit der auch? Und Lizzie Mulford und Kathleen O'Brien und die spanische Tänzerin. Aber Moll hat ihm auch ganz schön die Haare aufgesetzt. Mein Gott, wisst ihr noch, wie bei Charlie O'Shees Beerdigung, wie da Ehrwürden Samson seine große Rede schwang? Fröhlich soll mein Herz springen. Und den toten Käpt'n über den grünen Klee lobte, dass er endlich an Land gekommen wäre, um in Frieden mit Gott in der Welt auf seinem Bett zu sterben. Als sei es der fliegende Holländer persönlich. Und wie alle vor Rührung und bei 28 Grad im Schatten dahin flossen. Ja. Und auf einmal war es der falsche Sarg, wie sich im letzten Moment herausstellte. Ja, ich auch. Aber der mit Charlie drin schon unter der Erde. Nur eben hinten an der Ecke, wo unser Charlie O'Shee 2 Stunden zuvor als die im Kindbett verstorbene ledige Linda Reis betrauert und beigesetzt worden war. Ach, wisst ihr das noch? Mhm. Mein Gott, das war die lustigste Beerdigung meines Lebens. Und wie ich diese verschnapsten hippen Schipper kenne, habe ich natürlich nicht im Traum dran gedacht, die beiden umzubetten. Kriegt Charlie die Blumen für Linda Reis? Und Linda Reis die Blumen für Charlie und Aber im Himmel wird der Irrtum schon korrigiert. Ja, ja. Es öffnet sich des Himmels Tor, es jubelt froh, der Engelchor. Wer weiß, vielleicht werden die beiden da oben ein heiliges Paar. Linda Reis und Charlie O'Shee, sie liebt ihn und er liebt sie. Was ist? Wir sind da. Warum hier? Schon? Ist dies der Ort? Mir langt's auch. Warum nicht, wo mein Vater liegt? Kommt mir immer wieder ewig vor. Nichts gegen die wirkliche Ewigkeit unserer für ewig dahingeschiedenen. Beati Morti. Was? Die glücklichen Toten. Steht da oben überm Tor. Jetzt wird's ernst. Scheint, wir sind die Einzigen heute Morgen. Die Toten nicht mitgerechnet. Nur dagegen bleiben wir immer in der Minderheit. Wie viel kommen auf ein Leben? Und das habe ich mal gelesen. Warte mal. Die Zahl... Ja, hängt davon ab, welche Spezies von Vorfahren wir als Menschen akzeptieren. Du meinst, wenn wir die Affen mitzählen? Das Paradies in den Urwald verlegen? Aber da kommt unser Apfelstammbaum ins Schwanken. Adam der Mann und Eva aus der Hüppe. Schöne Gaben der liebenden Mutter Natur. Es wurde der Erste geboren und von ihm sind der Zweite und Dritte gekommen. Und der eine erschlug aus Missgunst den anderen. So begann die Weltgeschichte. Und variiert das Thema bis auf den heutigen Tag. Es ist vollbracht. Scheint so. Es war doch nur ein Experiment in Gedanken. Ich bin doch nicht wirklich. Ja, ich kann es nicht aussprechen. Aussteigen! Ist das tatsächlich so weit? Hat schon wieder aufgehört. Was soll dann? Schirme? Apropos Schirm. Mein Gott, kennt ihr den? Treffen sich zwei Schotten nicht doch. Auf einmal so schnell. Ja, und was nun? Da kommen die anderen schon. Alle meinetwegen. Die weite Anfahrt. Sind nicht viele. Also feuer nur am engsten Kreis. Für mich. Na, verständlich. Finde ich auch ganz vernünftig. Kostet immer ein kleines Vermögen. Trotzdem, man denkt immer, muss wohl nicht beliebt gewesen sein, wenn es so wenige sind. Es braucht nicht. Meisten kommen sowieso nur aus Neugier. Oder um sich zu zeigen oder um gesehen zu werden. Ich nie. Ich gehe nur, wenn es mir ein Bedürfnis ist. Bei Verwandten und guten Freunden. Das war bestimmt nicht nötig, meine Lieben. Ich habe es eigentlich auch gar nicht erwartet, dass ihr euch extra freinimmt. Ich weiß doch, dass ihr alle eine Menge zu tun habt. Und dieser Tag ist für euch verloren, aber es ist nett. Ich freue mich und danke euch. Neben Ned Lambert. Erraten. Ach ja, Güte, sieht ja aus wie sein eigener Großvater mit dem Zylinder. Ich fürchte, wir sehen nicht viel anders aus. Wahrscheinlich. Schon komische Verkleidung. Alles aus dem Kostümverleih. Geborgte Trauer. Die Witwe. Ganz verheult, die Arme. Tut mir leid, Moll. Entschuldige, dass ich dir so viel Kummer machen musste. Für dich ist es schwerer als für mich. Ich hab's überstanden. Du musst nun sehen, wie du allein fertig wirst. Die ist ja nur noch Haut und Knochen. Und Conny an ihrer Seite stolz wie ein Bräutigam. Eine Schönheit war sie nie. Aber als Mädchen immerhin nicht ohne Reiz. Also mein Fall ist nicht. Aber du musst es ja wissen, du bist ein Kenner. Doch, früher. War nicht ohne. Nur viel zu früh gealtert. Man sagt, dass sie auch mal ganz gern zur Flasche greift. Wäre kein Wunder, weil so ein Mann wie er war. Ich finde, du siehst gut aus als Witwe. Ich habe ja immer gesagt, schwarz steht dir am besten. Aber du wolltest ja nur deine aufgeplusterten Blumenkleider. Warst du zu mollig für. Mit 20 ging das. Aber du bist nicht bei 20 stehen geblieben, auch dein Körper nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt auch rein. Müssen wir nicht hinter dem Sarg? Die Angehörigen sind ja auch nicht. Wo haben Sie den Sarg eigentlich? Bin so wohl später. Durch den Seiteneingang. Stimmt schon, ist jedes Mal anders. Dass es da keine genauen Vorschriften gibt, wie, was, wo, wer. Das wäre an sich Connys Aufgabe. Gehen wir weiter nach vorn? Bleiben wir doch gleich hier stehen. Na ja, gut, bleiben wir hier. Sag ihr doch durch den Haupteingang. Nein, ich täusche mich nicht. Es ist, wie es ist. Dreimal bin ich ihm entkommen. Aber die Angst ist geblieben. Wie das organisatorisch geht. Sie hat mein Leben vergiftet. Er wog hier zuletzt fast nichts mehr. Ja, der Sarg wiegt wohl auch nicht viel. Was wiegt er? Das sieht man. Einfach. Du hast mich für einen Hypochonder gehalten, Moll. Alle haben mich für einen Hypochonder gehalten, aber diese Hypochondrie war nur die Formel für meine tausend Ängste. Sie waren es, die mich zerstört haben, diese Ängste, diese Bedrückungen. An ihnen bin ich erstickt. Genauso mit den Steinen. Ist doch nur für die anderen. Angeberei. Dagegen bin ich auch. Ich meine nur falsche Sparsamkeit. Immerhin Musik. Da werden Menden gesorgt. Großzügig. Finde ich sehr anständig. Wo steckt er eigentlich? Hab ihn gar nicht mehr gesehen. Ganz vorn. Ehrenplatz. Aber gehört sich auch für ihn. Neben ihm rechts, von uns aus links, ist das der Filius? Der Filius von Dick natürlich. Ja, natürlich von Dick. Wenden ist doch gar nicht verheiratet. Ja, deshalb könnte er ja trotzdem. Aber er hat keinen, so viel ich weiß. Was nicht viel besagt. Aber ich wusste gar nicht, dass Wenden... Ich nehme es an. Wäre das nicht eine Partie für Dicks Frau? Die Angst ist dann endlich zu Ende. Und dieses geheimnisvolle Jahre. War doch nur so ein Gedanke von mir. Frieden. Ruhe des Friedens. Der Kleine scheint ein netter Junge zu sein. Frieden der Ruhe. Wirklich? War Dicks ganz erstaunt intelligent? Schade, dass kein Geld da ist. Aber ich will versuchen, für ihn eine Stellung zu finden. Was Ordentliches. Muss nachher deshalb noch mit Menden sprechen. Vielleicht weiß auch Heinz was. Kommt ja als Zeitungsmann viel rum. Das Gras wachsen. Es geht los. Den Pfaffen kenne ich. Der hat auch Gilligan beerdigt. Jesuit. Ist jedes Mal ein anderer. Bei Gilligan war es derselbe. Cave. Wieso? Heißt er. Ach so, der Name. Für mich alle gleich. Aber diesmal passt er. Hat er eigentlich noch die Sakramente empfangen? Muss er? Nur Ich will nicht lamentieren, nicht wild um mich schreien. Klar bleiben im Kopf. Bis zum letzten Moment alles beobachten, wie es ist, was man fühlt, empfindet, denkt, wie langsam alles versinkt. Und plötzlich sei er aufgesprungen, habe angefangen zu toben wie wild, hätte aber nichts getrunken, gab nur eine Flasche Bier. Was war da noch was? Er muss eben irgendwas war da. Ich weiß nicht, was es war, aber es war da was. Deine Stimme. Aber er habe immer weiter getobt. Ich hatte dir noch etwas. Hab runter wollen, aber da war die Wohnungstür zu. Ich weiß es nicht mehr. Die Frau hat den Schuss abgezogen, das war der Junge erzählt. Auch einmal habe er sich so an die Garderobe gelehnt. Ganz verdrehten Kopf und ich krieg keine Luft. Ich ersticke geschrien. Hatte sich aber noch keiner was bei gedacht, hätten geglaubt, er spiele Theater, damit sie noch ausließen. Aber da sei er umgefallen. Rums da, wo er war. Und sie hätten ihn nicht mal mehr aufs Sofa bringen können. Ganz blau und grün sei er im Gesicht gewesen. Die Nase spitz. Na klar, er war schon tot. Der Junge musste gleich los den Arzt holen, aber wie der endlich kam, konnte auch bloß noch feststellen, was sie auch schon festgestellt hatten. Dass da nichts mehr zu machen sei. Muss schlimm sein für die Familie, sowas mitzuerleben. Ja, andererseits ist auch wieder eine gute Erinnerung, dass sie am letzten Abend wenigstens noch mal alle zusammen waren. Eine furchtbare Luft hier drin. Schwül. Das letzte Mal habe ich gefroren. Es gibt wahrscheinlich ein Gewitter. Hoffentlich nicht ausgerechnet, wenn wir am Grabe stehen. Hat das auch was zu bedeuten? Zumindest das, dass man nass wird. Ich habe keinen Schirm. Der soll sich halt ein bisschen beeilen. Pater, oder wie heißt er? Cave. Ja, meinetwegen Cave. Pater Cave. Kater Cave. Er liest stumm. Da weiß man nie, wo sie angelangt sind. Als Kind. Da bin ich deshalb am liebsten immer in die Frühmesse. Es war die schnellste. Nicht wahr? Die Zeit ist aber meistens abgelaufen. Ja, da vorne ist aber, glaube ich, auch einer von den Schnellen. Eine Sanduhr. Wenn ich mich recht erinnere. Staub des Lebens. Staub des Todes. Eben noch eben hörte ich wie in einer Muschel Molls weiche Stimme. Poldi, Poldi, wie auf Daunen gebettet, süß, betäubend, wie ferne Musik. Dringt in mein Ohr wie schweres Parfum, tauche ich unter wie in Fluten, Düfte wie Blüten aus dem Park der, aus dem Garten der Semira. Ein Hauch, ein formloses Gleiten, ein Saugen wie von deinen Lippen, so rot, also, manchmal so fest. Ob die selber glauben, aber was sie da sagen. Dreht der aber Engel das Gefäß um, der dunkle Engel. Aber dass sie schon in der Totensprache. Leer. Vielleicht damit man nicht alles versteht. Ein Leben ist abgeschlossen, ein neues beginnt. Wo steckt Elblum? Er steht doch vor uns. Er hat sogar einen Hut abgenommen. Muss ein komisches Gefühl sein für Beschnittene in unserer Kirche. Wir haben alle denselben Gott, Power. Aber verschiedene Kirchen. Und es gibt nur eine Seligmachende. Das wird sich aber noch herausstellen. Aber solche Art von Reklame würde einer anderen Firma handelsgerichtlich untersagen. Nicht so laut. Man dreht sich schon nach uns um. Es ist doch nicht wegen uns, was ich gesagt habe. Es ist nur, weil Conny die Tür öffnen geht. Das ist das Zeichen, dass die Messe zu Ende ist. Ja, scheint Schluss zu sein. Gutes Wenden. Schön mit Blumen, schön mit Kränzen, alles zugedeckt, was man nicht sehen, was man vergessen, woran man nicht denken will. Ich bin bereit. Weihrauch und Myrrhen, brennende Kerzen, Stimmung, Ablenkung. Gotteshaus, sagen sie, aber es ist wie ein Schlachthaus. Täglich blutiges Opfer. Jetzt tragen sie den Sarg raus. Wir jetzt auch. Die Angehörigen gehen. Dann müssen wir auch. Dass wir den Anschluss nicht verpassen. Ich glaube, jetzt erst kommt das mit dem hinter dem Sarg her. Sie ist richtig. Ist noch nichts für Kinder. Trotzdem, vielleicht machen Sie später der Mutter mal Vorwürfe. Was Sie sprechen, was Sie denken. Man musste Ihre Gedanken, was Ihnen durch den Kopf geht. Vielleicht, wie es ist, wenn Sie selber das für ein Ende. Ertrinken soll der schönste Tod sein. Grün alles vor Augen, wie auf einer blühenden Wiese. Oder an die Beerdigung der Eltern oder naher Verwandter. Oder was ganz anderes. Wo man zu Mittag isst, was es gibt, Steak oder Hammelkeule. Welchen Tag, dass ein Manschettenknopf fehlt. Jeder was anderes. Manchmal ganz blöde Sachen. Witze. Ein Schlagertext, der Refrain, wo man den Reim nicht findet. Bei Gilligan an seinem künstlichen Darmausgang. Ja, gehen wir mal. Der schwerste Moment für die Angehörigen, das jetzt. Ja. Bei Judy Fitzgerald. Ich kenne das vorhin. Aber seine Frau sieht ganz gefasst aus. Judy, weißt du noch? Aber im schönen Monat Mai. Oder war es Herbst? Bei Packers Hochzeit. Trau mir die Haare, ich hab das so gern. Wie lange ist das schon her? Wie lange? Mit 35 hast du uns verlassen. Bist seitdem nicht älter geworden. Immer noch 35. So oft ich an dich denke. Oft. Aber was ist aus dir geworden? Was von dir geblieben? Dein Fleisch, deine Apfelbrüste. Alles verwest, verfault. Nur ein Skelett noch unter der Erde. Für 30 Jahre. Woran soll ich dich erkennen, wenn wir uns wiedersehen? Woran dich, Rosalind, mit 18 von einem bösen Fieber weggerafft, Kate, Schwindsucht, Eve Snyder, Shirley, woran euch alle, Percy Action, Matthew Kane, Peter Moisel, Michael Hart, Bill Reeves. Sonst ist er doch ganz anders. Fiel mir schon in der Kapelle auf. Eigentlich schon auf der Herfahrt. Ob er, war wegen Dick? Auch deswegen. Waren Sie denn so gut befreundet? Kannten sich. Aber ich glaube, hier ist es wegen dem, was da über Beulen gesprochen wurde. Da ist mit der Versicherung? Wieso, weil er... Aber er ist doch gar nicht mehr. Nein, das über seinen Tod. Bei seinem Vater war es so ähnlich. Betrug? Kein Betrug, aber irgendein dunkler Punkt. Ist vor Gericht gekommen. Ja, jedenfalls, der Alte hat das nicht richtig verkraftet. Und ich kannte ihn noch. War ein vornehmer Mann. Gute Erscheinung. Ja, kann man sagen. Und was ist aus ihm geworden? Hat Schluss gemacht. Deshalb meine ich... Ach so, konnte ich ja nicht wissen. Aber das ist eine Erklärung. Mir kommt so vor, als wäre es etwas wärmer geworden. Ist es. Ganz angenehm jetzt. Vor allem trocken. Das letzte Mal war ich Ende März hier. Scheußlich, eiskalt und Regen, vermischt mit Schnee. Schwester meiner Frau, 37, Krebs. Haben sie noch aufgemacht, unten. Na, war schon zu spät. Alles, wie heißt es, Wucherung. Junge Frau, hinterlässt drei kleine Kinder. Das jüngste 2 Jahre. Furchtbar, ich kenne auch so einen Fall. Freundin meiner Frau, Pilzvergiftung. Sind ebenfalls 3 Kinder. Denn Mutter ist das Schlimmste. Denn der Vater geht noch. Aber die Mutter ist nicht zu ersetzen. Obwohl ich finde, das Beste, was der Vater tun kann, wieder heiraten. Hat meinem Schwager auch gleich geraten, für die Kinder eine Mutter zu suchen. Eigentlich ist es wundervoll hier. Diese Stille, diese Ruhe. Hat was ungeheuer Beruhigendes an sich. Manchmal könnte man die hier liegen beneiden. Ja, die haben gewissermaßen so eine Stadt für sich. Mir jedenfalls kommt es immer wie eine Stadt vor. Die Wege zwischen den Gräbern, Straßen, Anschriften, nummeriert alles. Jeder Beruf vertreten. Gärtnerisch gesehen eine Leistung. Sehr gepflegt. Speziell Glasnevin. Ich kenne auch andere Friedhöfe. Na, lieber nicht. Die reinsten Sauhaufen. Ich meine, wenn mal ein einzelnes Grab nicht ganz. Gut, das ist Sache der Familie. Aber ein ganzer Friedhof, das ist eine Schweinerei. Das regt mich furchtbar auf. Wer so mit den Toten umgeht, der geht auch mit den... Also da möchte man wirklich mit dem Knüppel reinschlagen. Aber Gwesnewin, muss man sagen, ist mit der schönste Park, den wir haben. Sehr sauber und bei dieser Größe ein enormes Gelände. Ja, merke ich. Ist es noch weit? Müssten eigentlich bald da sein. Das letzte Mal bei meiner Schwägerin. Die wurde gleich neben der Kapelle. Aber man weiß nie, nach welchem System die vorgehen. Die Reichen haben auch als Tote noch die schönsten Plätze. Von meiner Schwägerin kann man eigentlich nicht sagen, dass sie reich war. Obwohl natürlich arm war sie auch nicht. Aber ob die nach sowas gehen, das glaube ich nicht. Mir scheint, wir sind da. Vorn bleiben sie stehen. Ja, aber man sieht ja gar nichts. Ich meine das Aufgeschaufelte. Weil wir zu weit hinten sind. Aber die Träger, jetzt setzen sie ihn ab. Ja, es muss hier sein. War ja auch lang genug, der Weg. Aber nun habt ihr es geschafft. Ich auch. Bin zur Stelle. Gleich ist alles überstanden. Erde zu Erde. Asche zu Asche. Armer Dick. Ich kenne das. Bis zu diesem Moment können sie sich zusammennehmen. Aber seid froh. Geräusch. Wieder einer, den ihr überlebt habt. So hohl klingt, fangen sie an zu heulen. Ist ja auch furchtbar. Müsste man einem ersparen. Selig sind die Toten. Haben wir uns noch was zu sagen? Sag's rasch. Ich traue den Trauerminen nicht. Nehmt den Spaten, die Schaufel. Bewerft mich mit Dreck. Mach schnell, dass ihr nach Haus kommt. Heinz, beeil dich. Muss deinen Bericht verfassen, damit man morgen lesen kann, wer dabei gewesen ist, als am Donnerstag der Ehrenwerte. Vergiss keinen Vornamen. Frag Corny. Der weiß alles. Komm näher, Corny. Übergib ihm nachher die Liste, damit alle Anwesenden erwähnt werden. Ich danke dir, Corny. Hast es wieder gut gemacht. Können alle zufrieden sein mit deinem Unternehmen. Und jetzt lass Power dran. Nimm den Spaten, Power. Tüchtig voll, wie sich's gehört. Ich weiß, in deinen Polizistenaugen war ich ein harter Lump, ein Halsabschneider, ein Gauner. Aber der Tod versöhnt. Wir verstehen uns. Mach's gut, Power. Simon? Ja, komm her. Sag's ruhig, dass du mich für einen Querkopf gehalten hast, mit dem man es nicht leicht hatte. Aber ich weiß, letztlich hältst du mich doch für eine ehrliche Haut. Kümmer dich ein bisschen um Moll. Sie wird sich freuen. Du bist auch gekommen, Manton? Was trägt dich her? Doch nicht diese Ladung faules Fleisch. Hast bessere Klienten unter den Lebenden. Trotzdem, ich danke dir. Diesmal kannst du mich mit Dreck bewerfen, ohne dass ich zurückwerfe. Mach's gut, Menten. Ach, Martin, alter Junge. Dass wir uns hier zum letzten Mal... Ist mir nicht leicht gefallen, aber brauchst es keinem zu sagen. Wir haben uns gut verstanden in all den Jahren. Es war zu kurz. Ist's immer. Mit Mitte 50 fängt's erst richtig an, habe ich einst gedacht. Was nun kommt... Ist noch ungewiss. Viel Hoffnung habe ich nicht, dass wir uns alle wiedersehen. Wo bleibt Moll? Ist sie nicht hier? War es ihr zu schwer? Es war dein Wunsch, dass man mich nach Glasnevin bringt. Ich konnte dagegen nichts mehr sagen. Du wolltest es, weil alle deine Nächsten hier beerdigt liegen. Ich hätte es mir anders gewünscht. Dort, wo mein Vater ist. Aber Erde ist Erde. Und was man für Gebete über meinen Kasten spricht, kann mir nichts helfen. Oh, Moll. Molly, meine Gute. Es gäbe noch so viel zu sagen. Wenn ich's gewusst hätte, noch am letzten Abend, wie wir da saßen, beide Zeitung lesend. Ich war ein großer Sünder in meinem Leben. Hab dir's bisweilen schwer gemacht. Doch du, wir können jetzt offen sprechen, warst auch nicht ohne. Ich bin dir nicht böse. dass du nicht gekommen bist. Obwohl, nach denen allen wäre es schön gewesen. Der einzige noch Martin war der Beste. Vielleicht habe ich vieles falsch gemacht. Man weiß das vorher nicht. So manches wollte ich noch ändern. War die Zeit nicht mehr. Vergiss mich nicht. Das Grab ist zu. Leb wohl. Ich bleibe jetzt allein. Ja, gehen wir mal. Überstanden werden. Allein und verlassen. Wir noch zusammen. Können wir eigentlich. Weiß nie, ob man. Eines Tages auch. Bald vergessen. Das war De Mortuis oder Es hat ihm an nichts gefehlt. Ein Hörspiel von Hans-Jürgen Fröhlich nach dem Hades-Kapitel des Romans Ulysses von James Joyce. Neben Günter König als Leopold Blum, Heinz Fabian als Priester, wirkten mit Christoph Quest, Horst Michael Neuze, Manfred Steffen und viele andere. Regie Heinz Hostnick. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1975.